Elftes Kapitel: Der einheitliche Ursprung der Textfamilien. Die Besprechung der drei Textbeispiele im vorhergehenden Kapitel hat als kritisches Resultat die Erkenntnis eingebracht, dass die in den Standardkodizes anzutreffenden bewussten Varianten nach dem Widerspruchsschema XY bzw. XYXY angelegt sind. Ein solches Arbeiten unabhängiger Abschreiber nach einem Kompositionsprinzip lässt sich nicht aus dem Spiel des Zufalles herleiten. Es setzt planmäßiges Handeln und damit ein Übereinkommen seitens der beteiligten Schreiber voraus. Für Kopisten aus dem 4. und 5. Jahrhundert war eine Verabredung in dieser Angelegenheit unmöglich. Anders verhält es sich mit Schreibern, die zu den Akteuren der hochmittelalterlichen Gelehrtenaktion gehörten, bei denen Besprechungen mit Bezug auf die einzuschlagende Taktik an der Tagesordnung sein mussten. Darf man nun aufgrund der angeführten Variantenbeispiele die Schlussfolgerung wagen, also ist das Vorkommen von drei Hauptfamilien der neutestamentlichen Textüberlieferung keine natürliche Erscheinung historischer Entwicklung, sondern als künstlich geschaffene Situation anzusehen? Jemand, der nur den vorhergehenden Kapitelinhalt kennt, wird mit Recht diese Schlussfolgerung, weil nicht genügend untermauert, für voreilig erklären. Doch der Leser dieser Schrift hat bereits eine so umfassende und feste Beweisbasis gewonnen, dass er aus eigener Einsicht heraus zu beurteilen vermag, ob schon die wenigen Variantenbeispiele, die wir anführten, die Folgerung einer künstlichen Entstehung der Textgruppen rechtfertigen. Wir wollen aber noch ein Übriges tun und gemäß unserer kritischen Methode auch diesmal das Ganze der Variantenerscheinung zum Problem machen. An dem Faktum der Haupttextfamilien ist nicht zu zweifeln. Die Handschriftenforschung hat deren Vorhandensein in gründlicher Vergleichsarbeit festgestellt. Worum es geht, ist das Finden einer Erklärung für die Entstehung dieser Gruppen. Man hat sich schon genug den Kopf darüber zerbrochen, welche natürlichen Ursachen wohl wirksam gewesen sein mögen, um in der alten Kirche die merkwürdige Aufspaltung des Wortlautes der biblischen Schriften herbeizuführen. Sehen wir uns doch diese natürlichen Erklärungsversuche einmal näher an. Wir setzen ruhig wieder einmal voraus, die Überlieferung des Neuen Testamentes sei in ihrer Wurzel echt und habe auch später ein natürliches Wachstum erfahren. Alle Überlegungen nun, die sich um das Prinzip des biblischen Variantenwirrwarrs drehen, müssen notwendig ihren Ausgangspunkt von dem Textbefund nehmen, wie er in den Standardkodizes vorliegt. Durchmustert man von dieser Basis aus die Weiterentwicklung des Textes durch die Jahrhunderte vorwärts, dann gewinnt man eine überraschende und hochwichtige Erkenntnis. Es stellt sich heraus, dass alle schwerwiegenden, also bewussten Widersprüche im Wortlaut bereits im 4. Jahrhundert der angeblichen Entstehungszeit der ältesten Pergamenthandschriften festliegen. Berücksichtigt man auch die neu entdeckten Papyri, dann weicht der Zeitpunkt der Entstehung der Hauptvarianten sogar bis ins 2. Jahrhundert zurück. Somit stehen wir vor der Tatsache, dass fast unmittelbar nach der Niederschrift der biblischen Originale eine unbekümmerte und hemmungslose Bearbeitung ihres ursprünglichen Wortlautes einsetzt. Die Auffälligkeit dieser Erscheinung wird noch unterstrichen durch die ebenso auffällige Tatsache, dass sich nach dem 4. Jahrhundert keine wesentlichen Varianten mehr ereignen. Fragt man die theologischen Forscher nach ihrer Meinung, wie es denn geschehen konnte, dass in der Frühzeit des Christentums solch unerhörte Textverwirrung angerichtet wurde, dann erhält man zur Antwort: Der Text des Neuen Testamentes hat in den ersten beiden Jahrhunderten noch nicht unantastbar festgestanden. Diese Auskunft erklärt aber nichts, beschreibt lediglich die Sachlage mit einer neuen Wendung. Wir fragen deshalb weiter: Warum soll denn der Wortlaut, beispielsweise der Evangelien und der Apostelgeschichte, anfangs nicht festgestanden haben? Er lag doch in den angeblichen, erst ganz vor kurzem entstandenen Originalschriften fixiert vor. Um Abschriften dieser Autographen geht es doch. Die Theologen haben viel über dieses Grundrätsel der neutestamentlichen Überlieferung nachgegrübelt. Es ist ihnen aber nicht wohl dabei, denn sie müssen zugeben, die Sache sei schwer begreiflich zu machen. Schließlich fand man aber doch ein paar natürliche Erklärungen für das Hereinbrechen der Variantensintflut in den ersten Jahrhunderten. Danach wäre das Schwanken des Textes im Grunde genommen sogar für ganz selbstverständlich zu erachten. Neugierig geworden, hören wir uns solche Erklärungsversuche aufmerksam an. Enestle will in der Dummheit der Kopisten die Ursache der Textverwirrung entdeckt haben. Die Schreiber waren vielfach unwissende Leute, die mit großer Treue, aber ebenso großer Einfalt ihre Vorlagen kopierten. Daher die zahllose Menge von Verschreibungen. E. Farscher ist anderer Ansicht. Er führt im Gegenteil das Chaos auf die Klugheit der Kopisten zurück. Diese Handschriften stammen von Menschen, welche nicht bloß mechanisch eine Vorlage abgeschrieben haben, sondern aufgrund eigenen Nachdenkens den Text besserten, verdeutlichten oder besser verständlich machten, wie sie meinten. Indem sie so verfuhren, wurden sie zu Deutern und Auslegern eines abzuschreibenden Textes, den der die Handschrift bestellende Auftraggeber gar nicht zu sehen bekam. Das heißt also, zwischen Text und Abschrift schiebt sich der deutende Abschreiber und nötigt seinem späteren Leser seine Deutung auf, da er noch kein Wissen um einen autoritativen Text hat. Nestle und Farscher führen Argumente an, die sich wie Minus und Plus verhalten und im Endeffekt aufheben. Es gilt nun, die Dinge oder vielleicht die soeben geschilderten Personen, die Schreiber, in die angebliche Wirklichkeit des ersten und zweiten Jahrhunderts zu projizieren, um beurteilen zu können, wie sich ihr Dasein und Verhalten im urchristlichen Milieu ausnehmen. Nach Nestle waren die Kopisten einfältige Menschen. Ihre vielen Fehler und Verschreibungen rühren aus ihrer Unwissenheit her. Aber was verlangte man denn in christlichen Kreisen der Frühzeit hinsichtlich der Qualität eines Abschreibers? Diese Leute brauchten wirklich keine gelehrten Mathematiker oder Philosophen zu sein. Sie waren für ihren Beruf gebildet genug, wenn sie erstens schreiben gelernt hatten, zweitens Griechisch verstanden und drittens in den Hauptlehren, in den Begriffen ihrer Religion vertraut waren. Zweifellos hätten damals die Kopisten diesen Anforderungen auch genügt. Anderenfalls konnten sie schwerlich damit rechnen, als Abschreiber griechischer Bibelkodizes Verwendung zu finden. Und dann musste zu allen Zeiten ein guter Kopist noch eine Grundbedingung erfüllen. Er musste die ihm aufgetragene Arbeit mit großer Treue erledigen. Und das war nach Nestle bei den altchristlichen Abschreibern Gottlob der Fall. Was folgt daraus? Dass solche zwar einfältigen, aber gewissenhaft arbeitenden Menschen auch im ersten und zweiten Jahrhundert die allerbeste Garantie für gute, fehlerarme Abschriften bieten konnten. Denn wer mit großer Treue kopiert, verfährt nicht flüchtig, sondern ist genötigt, unter ständiger Anspannung der Aufmerksamkeit zu hantieren. Solch gewissenhafter Mensch wird sich auch, wenn er etwa ein Wort seiner Vorlage nicht selbst enträtseln konnte, Rat bei einem Kollegen holen. Kurz und gut, gerade der nestlsche Schreiber wäre ein idealer Kopist gewesen, der ein sehr sauberes Manuskript mit nur wenigen Schreibfehlern abgeliefert hätte.